Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 557 an Schiller. Überbringer, dieses stellt ein Detachement Husaren vor, das Ordre hat, sich der Piccolominis, Vater und Sohn, wie es gehen will, zu bemächtigen und, wenn es derselben nicht ganz habhaft werden kann, sie wenigstens stückweise einzuliefern. Euer Liebten werden ersucht, diesem löblichen Vorhaben allen möglichen Vorschub zu tun, die wir uns zu allen angenehmen Gegendiensten erbieten. Weimar, 27. Dezember 1798. Melpomenische, zum Wallensteinschen Unwesen gnädigst verordnete Kommission. Goethe und Kirms.